Da rief der Bootsmann, »Hör mal, du, du bist ja reich, hast es wenigstens fortwährend gesagt. Du hast eine Flasche oder so einen Affenkram.« »Ja«, sagte Kirby, »ich bin reich. Ich will in die Stadt gehen und etwas Geld von meiner Frau holen. Sie hat es in Verwahrung.« »Das ist Unsinn, Mart«, sagte der Bootsmann. »Traue niemals einem Unterrock mit den Dollars. Sie sind alle so falsch wie Wasser. Halte lieber ein Auge auf sie.« Nun, dieses Wort machte Eindruck auf Kiawi, denn er war von all dem Trinken nicht mehr ganz klar im Kopf und er dachte, »Ich sollte mich allerdings nicht wundern, wenn sie falsch wäre. Warum wäre sie sonst so niedergeschlagen, da ich doch erlöst bin? Aber ich will ihr zeigen, dass ich nicht der Mann bin, mit mir spaßen zu lassen. Ich will sie auf frischer Tat ertappen.« Sie gingen demgemäß nach der Stadt zurück. Kiawi sagte dem Bootsmann, er solle an der Ecke beim alten Gefängnis auf ihn warten und ging allein die Allee hinauf bis an die Tür seines Hauses. Es war wieder Abend geworden. Drinnen war Licht, aber kein Laut war zu hören, und Kiawi schlich um die Ecke, öffnete sachte die Hintertür und sah hinein. Da saß Kokua auf dem Fußboden, die Lampe neben ihr. Vor ihr stand eine milchweiße Flasche mit einem runden Bauch und einem langen Hals, und Kokua sah die Flasche an und rang die Hände. Lange Zeit stand Kiawi da in der Tür und schaute. Erst war er so verblüfft, dass er nicht denken konnte. Dann kam Angst über ihn, der Handel sei nicht richtig gewesen und die Flasche wieder zu ihm zurückgekommen, wie damals in San Francisco. Und da zitterten ihm die Knie, und die Dünste des Weines verflogen aus seinem Kopf wie Nebel von einem Fluss am Morgen. Und dann hatte er einen anderen Gedanken, und das war ein seltsamer, der die Wangen erglühen machte. Und er sagte zu sich selber, »Hierüber muss ich Gewissheit haben.« So schloss er die Tür, ging leise wieder um die Hausecke und trat dann geräuschvoll in den Garten, wie wenn er gerade eben nach Hause gekommen wäre. Und siehe da, als er die Haustür öffnete, war keine Flasche zu sehen. Kokua saß auf einem Stuhl und fuhr empor wie ein Mensch, der aus dem Schlaf geweckt wird. »Ich habe den ganzen Tag gezecht und bin lustig gewesen«, sagte Kiawi. »Ich war mit guten Gesellen zusammen und bin bloß gekommen, mir Geld zu holen. Dann gehe ich wieder mit ihnen zechen und jubeln.« Dabei waren sein Gesicht und seine Stimme so erregt wie das jüngste Gericht, aber Kokua war zu verstört, um das zu bemerken. »Du hast recht, lieber Mann. Es ist ja dein eigenes Geld«, sagte sie, und dabei zitterte ihre Stimme. »Oh, ich tue immer recht in allen Dingen«, sagte Kiawi, und er ging stracks auf die Kiste los und nahm Geld heraus. Aber außerdem sah er in die Ecke, wo sie die Flasche aufbewahrt hatten, und da stand die Flasche.